Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Lungenschwindsucht galt lange als Krankheit ätherisch schöner Frauen und genialer Künstlerinnen und Künstler. Die Ursachen der Krankheit waren unbekannt. Bis 1882 Robert Koch seinen Vortrag hielt über das Mycobacterium tuberculosis. Jetzt war plötzlich klar, die TBC ist eine Infektionskrankheit mit einem Erreger. Weltweit ist die Tuberkulose ja nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen an Infektionskrankheiten. Also ist ein Millionenkiller. Weltweit ist die Tuberkulose eine Erkrankung, die sicherlich viel mehr Aufmerksamkeit erfordert. Professor Johannes Bogner, Leiter der Infektiologie an der Medizinischen Poliklinik München. 22.02.1881. Ich bin sehr krank. Ich huste sehr stark. Das Atmen macht mir Mühe und in meinem Kehlkopf nehme ich ein unheilverkündendes Geräusch wahr. Ich glaube, man nennt das Kehlkopfschwindsucht. Tagebuch der Russin Marie Baschkirzew. Also Schwindsucht ist natürlich eine Bezeichnung, die so die Erscheinung des Kranken vor allem eben wahrnimmt. Der Kranke, der eben dahin schwindet, weniger wird, sich verzehrt an seiner Krankheit. Ulrike Moser, Historikerin und Autorin des Buches Schwindsucht, eine andere deutsche Gesellschaftsgeschichte. In der Oper La Bohème von Giacomo Puccini hustet während der Aufführung mal nicht nur das Publikum. Auch Mimi, die Hauptfigur, darf mehrfach hüsteln. Denn damit zeigt sie, wie krank sie eigentlich ist. Mimi als Bild der in Liebe vergehenden, kränklichen, aber doch jugendlich schönen Frau ist ein Topos, der vor allem im 19. Jahrhundert stark verbreitet war. Ulrike Moser. Mit der Romantik beginnt so eine Auf- und Umdeutung von Krankheit. Also sie ist nicht mehr wie im alten christlichen Verständnis Sünde oder Gottesstrafe, sondern sie wird integriert in das Leben als selbstverständlicher Teil. Und bei dieser Umdeutung kommt eben der Schwindsucht eine besondere Bedeutung zu, dass sie eben nicht nur als Heimsuchung wahrgenommen wird, als Plage, sondern dass sie, man sieht sie als erkenntnisbringend an. Also sie gilt als das Leben intensivierend, das Fieber, die Gedanken und die Geisteskraft beschleunigend und auch die Schöpferkraft vor allem und Geist und Seele zu veredelnd. Mit der Romantik beginnt eigentlich der Kult um die Schwindsucht. Das muss man dann schon auch sagen, zu einer verklärenden Krankheit, zu einer Krankheit des genialischen Künstlers und zur verschönernden Krankheit und zur Krankheit eigentlich des Auserwählten. Wie sehr dieser Gedanke verbreitet war, zeigt das Tagebuch der Malerin Marie Baschkirzew. Die Aufzeichnungen der bereits sehr jung gestorbenen Russin waren um die Jahrhundertwende 1900 ein Kultbuch. Adorno nannte sie die Schutzheilige des Fin des Siècle. 12.08.1884. Kurz und gut, liebe Freunde, das bedeutet, dass ich krank bin. Und kämpfend schleppe ich mich hin. Heute Morgen habe ich gar geglaubt, ich müsste kapitulieren. Das heißt, mich zu Bett legen und nichts mehr tun. Da kam plötzlich ein bisschen Kraft wieder. Ich habe wiederum Studien für mein Bild gemacht. Meine Schwäche und meine Beschäftigung entfernen mich von der wirklichen Welt. Niemals habe ich meine Kunst mit einer solchen Klarheit begriffen. Mit einer Klarheit, die weit über das hinausgeht, was ich sonst leisten kann. Die Schwindsucht oder Tuberkulose ist die Krankheit des 19. Jahrhunderts, vor allem für junge Frauen. Warum, wird sich noch klären. Das heißt nicht, dass es die Krankheit nicht bereits schon vorher oder auch danach gab. Aber in keinem anderen Jahrhundert durften so viele bleiche Frauengestalten von der Bühne herunterhüsteln, in Büchern ihr dahinschwindendes Wesen glorifizieren oder einfach nur bleich und schön in den Armen des Liebsten vergehen. Es gibt natürlich Krankheiten, die manche Epochen besonders prägen, die größere Ängste erregen als andere, die Eingang in die Kultur und Literatur finden, vielleicht Gesetze beeinflussen, die Bevölkerungszusammensetzung verändern. Pest und Lepra sind natürlich die Krankheiten des Mittelalters, also gerade Pest, diese Epidemie schlechthin, die im 14. Jahrhundert, dieser große Seuchenzug, tötete ja 20 Millionen Menschen. Das war fast ein Viertel der europäischen Bevölkerung und das war nur der erste Zug. Oder man nehme die Syphilis, die ja im 16. Jahrhundert sich in Europa ausbreitete und dort endemisch wurde, die großen Einfluss auf die Alltagskultur hatte. Die Badestuben, die im Mittelalter wichtig waren und auch für die Sauberkeit, wurden geschlossen. Oder die Mode wurde dadurch beeindruckt. Also man trug Halskrausen, Perücken, Handschuhe oder Schönheitspflästerchen, um halt die sichtbaren Krankheitszeichen zu überdecken. Woher die Tuberkulose stammt, war allerdings lange Zeit unbekannt. Bekannt waren nur ihre Symptome. Als deutlichstes das ausgiebige Husten. Johannes Bogner untersucht und behandelt an der Poliklinik München täglich Fälle von Tuberkulose. 90% aller Tuberkulosen sind Lungentuberkulosen. Die spürt man durch Husten, Auswurf, Atemnot, Fieber, Schwitzen nachts und den längeren Verlauf. Also wenn ein Husten länger als 2 bis 4 Wochen geht, dann wird eben auch Diagnostik gemacht und dann werden Röntgenbilder angefertigt und im Röntgenbild entsteht dann der Verdacht, dass es eine Tuberkulose sein kann. Das Husten ist auch der zentrale Übertragungsweg, denn in den Tröpfchen stecken die Tuberkelbakterien. Allerdings kommt es nur selten zu Ansteckungen. 90% der Kontakte mit Infizierten bleiben folgenlos. Und wiederum bei 90% der tatsächlichen Infektionsfälle wehrt das Immunsystem die Bakterien erfolgreich ab, sodass eine sogenannte geschlossene Tuberkulose entsteht. Die kann aber durchaus gefährlich werden. Häufigster Fall der geschlossenen Tuberkulose eine Lymphknotentuberkulose. Da sitzt der Erreger in den Lymphknoten, die geschwollen sind, und führt zur Schwellung der Lymphknoten, Vergrößerung der Lymphknoten. Da ist der Erreger abgekapselt und kann nicht nach außen, also geschlossene Tuberkulose, muss aber auch behandelt werden. Weil im unbehandelten Fall der Erreger sich ausbreitet und es dann zu einer Erkrankung weiterer Organe kommen kann und je mehr Organe betroffen sind, desto höher ist dann vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass die allgemeinen Symptome der Gewichtsverlust, Fieber, das, was man gemeinhin als Dahinschwinden der Körperkräfte, die Schwindsucht, eben einen Körper so stark schädigt, dass sich noch zusätzliche Infektionen draufsetzen können. Die Tuberkulose selbst ist ja auch eine Erkrankung, die am Immunsystem zehrt und nagt und dazu führt, dass noch zusätzliche Infektionen draufkommen können. Früher galten eher seelische Erkrankungen wie unglückliche, ja, und manchmal auch glückliche Liebe als Förderer der Tuberkulose. Ulrike Moser. In der Antike wurde die Schwindsucht gleichsam als Krankheit der Leidenschaften beschrieben und als Krankheit der Gegensätze. Und diese Gegensätze zeigten sich eben sowohl in den seelischen wie in den körperlichen Erscheinungen des Kranken, also im Wechsel von Blässe, Bleichheit zum plötzlichen Erröten, Unruhe wechselt auf Lethargie und Traurigkeit, Lebensgier auf Todessehnsucht. Das waren Attribute, die man mit dem Verliebtsein verband oder aber auch mit dem Leiden an einer unglücklichen Liebe. Und dazu kommt, dass man also bis ins 19. Jahrhundert auch glaubte, dass eine verschmähte Liebe eine Lungentuberkulose auslösen könne. Die Schwindsucht traf ja vor allem junge Menschen. Also für Männer war das gefährdetste Alter um die 30, für Frauen war die Sterblichkeit um die 20 am höchsten. Diese jungen Frauen starben in einem Alter, in dem man sich verliebte, Familien gründete, Ehe. Zudem galt die Krankheit ja als verschönernd, also diese Schmalheit, dieses Abgemagertsein, diese Blässe, der durchscheinende Teint, das macht den Kranken, aber auch vor allem die Kranke, sehr attraktiv. Tagebuch der Marie Baschkirzew, 3. Januar 1880. Ich huste schrecklich, aber wunderbar. Anstatt dass mich das hässlich macht, verleiht es vielmehr ein müdes Aussehen, welches mir sehr gut steht. Was während der Romantik beginnt, erreicht zum Ende des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt. Literatur und Musik der sogenannten Dekadenz setzen mit den dahinschwindenden, kränklichen Frauen einen Kontrapunkt zur aufkommenden Technisierung und der bürgerlichen Moral der vital erstarkenden Mittelschicht. Die Dekadenz verabscheute ja dieses industrielle Zeitalter mit seinem Fortschrittsglauben, seinem Nützlichkeitsglauben. Dieser entzauberten Welt, wie sie es empfanden, setzten sie eine überhöhte Feinfühligkeit entgegen, ein Weltekel, Überdruss, aber eben auch eine Kunst, die nur noch das Schöne gelten ließ. Und Krankheit galt eben auch für die Dekadenz als Zeichen eines verfeinerten Lebens, also im Gegensatz zur robusten Bürgersgesundheit. Und die Krankheit war eben auch der Dekadenz die Schwindsucht, weil sie als ästhetische Krankheit wahrgenommen wurde. Die Dekadenz schuf ja eine eigene Frauenfigur auch, die Femme Fragile, die diesem Kult um die Schwindsucht entsprach. 28.12.1882. Mein Todeskandidatentum gefällt mir. Es versetzt mich in eine gewisse Stimmung. Ich berge in mir ein Mysterium. Der Tod hat mich mit dem Finger berührt. Darin liegt für mich ein neuer, einzigartiger Reiz. Als Therapie wurden jene kränklichen Frauen und Jünglinge zur Kur geschickt. Vor allem in den Alpen entwickelten sich sogenannte Sanatorien. Luftkurorte boomten. Doch nicht nur die gute Luft sollte zur Heilung der Lunge beitragen, auch die Sonne, insbesondere die Höhensonne, kann eine positive Wirkung auf den Verlauf der Krankheit haben. Johannes Bogner. Tuberkulose-Kranke haben überdurchschnittlich häufig zu niedriges Vitamin D. Das ist wichtig nicht nur für Knochen und Kalzium, sondern es ist auch wichtig für die Funktion von menschlichen Lymphzellen. Und die Lymphozyten können besser funktionieren, wenn der Körper genügend Vitamin D hat. Vitamin D produziert der Körper selbst unter dem Einfluss von Sonnenlicht. Wenn ich mich also jetzt der Sonne exponiere, am besten auch noch in Höhenlagen, wo die Sonne effektiver ist, dann kann der Vitamin-D-Spiegel ansteigen. Und das ist vielleicht mit einer der Gründe, warum nicht nur die saubere Luft, sondern auch die Sonneneinstrahlung in einem Luftkurort wie Davos eine gewisse positive Wirkung auf die Tuberkulosekranken entfaltet hat. Mehr noch als in Tristan hat Thomas Mann der Tuberkulose mit dem Roman Der Zauberberg ein literarisches Denkmal gesetzt. Die auf mehreren hundert Seiten etwas ausgedehnte Short Story, wie Thomas Mann selbst ironisch in einem Brief den zweibändigen Roman nennt, beschreibt das Leben im Sanatorium von Davos. Hier treffen sich wohlhabende Intellektuelle, die mehr über das Leben und die Geschehnisse der Zeit reden, als dass sie daran teilhaben. Noch heute stellen wir uns die Tuberkulose-Therapie so vor. Weit über der realen Welt und entrückt von ihr, in einer zeitlosen Blase, die hauptsächlich aus Atmen und Philosophieren besteht. Ein Grund dafür, dass sich dort so eine gebildete, reiche Klientel sammelte, war auch die Zeit, die so eine Kur dauerte anfangs. Also angesetzt wurden meist erst mal 12 Wochen. Auch das muss man sich schon leisten können in einem Ort mit Luxussanatorien. Aber aus Monaten wurden dann eben sehr oft Jahre. Weil die Therapie der Schwindsucht war halt eine, die vor allem auf Ruhe setzte. Es war die Liegekur. Also der Patient sollte viele Stunden am Tag liegen an der frischen Luft. Damit sollte die Lunge ruhig gestellt werden und den Heilkräften des Klimas ausgesetzt werden, das Bakterienwachstum gestoppt. Dass die Tuberkulose eine ansteckende Bakterienkrankheit ist, wurde allerdings erst im Jahr 1882 bekannt. In einem epochemachenden Vortrag beschrieb der deutsche Mediziner Robert Koch erstmals das Mycobacterium tuberculosis. Das war für die Bakteriologie, für die Wissenschaft von den Bakterien ein Meilenstein und aber auch für die Infektiologie, für die Lehre von der Behandlung der Infektionskrankheiten ein wichtiges Datum. Bis zu den Meilensteinen der Entdeckung von Robert Koch war Entstehung und Ursachen, Verbreitung der Krankheit völlig unklar. Also es gab verschiedene konkurrierende Modelle. Und das Erstaunliche ist, dass besonders eine ebenfalls aus der Antike stammende Lehre, die Humoralpathologie oder Säftelehre, eine so lange Wirkkraft besaß. Also das ging sogar noch bis ins 20. Jahrhundert, ist sie Bezugspunkt auch nicht nur für literarische, sondern auch für medizinische Texte. Und sie geht davon aus, dass es 4 zentrale Körpersäfte gibt, Blut, Schleim, Galle, schwarze Galle, die halt die lebenserhaltenden Kräfte sind und entscheidend sind für Gesundheit und Krankheit. Krankheit ist demnach ein Ungleichgewicht der Säfte, entsteht durch ein zu viel einzelner oder mehrerer oder ein zu wenig der Säfte. Und also beim Schwindsüchtigen dachte man zum Beispiel, er habe ein zu viel am Blut, das abgehustet werden müsse. Und auch die Medizin zielte darauf, diese Säfte in Gleichklang zu bringen, vor allem durch Brechmittel und vor allem immer wieder der Aderlass. Das war bis ins 19. Jahrhundert eigentlich die Ultima Ratio bei fast jeder Krankheit. Mit Robert Koch veränderte sich die Wahrnehmung der Tuberkulose dramatisch. Aus einer Krankheit, die Menschen in rätselhafter Weise nach schwer erklärbaren Regeln heimzusuchen schien, wurde nun eine Infektionskrankheit mit einem Erreger. Die Folgen? Die Tuberkulose stürzte ab vom Olymp der Ästheten in die Gossen der Elendsquartiere. Und das Bedrohungsszenario verschärfte sich. Gerade als die Krankheit zur Massenkrankheit geworden war und man den Kranken auch nicht immer so erkennen konnte, musste man sich so verhalten, als wäre jeder krank. Also dieses Bakterium, dieser Erreger wurde eben zur allumfassenden Bedrohung. Man konnte ihn nicht sehen. Und das führte vor allem auch so im bürgerlichen Leben durchaus zu hysterischen Reaktionen und förderte auch die Abwertung der Arbeiter als gefährliche Bazillenstreuer und ist auch mit Teil daran, dass die Krankheit schließlich zu einer stigmatisierten Krankheit wurde. Mehr als 3/4 der Tuberkulosetoten in Berlin Mitte des 19. Jahrhunderts hatten der Arbeiterklasse angehört. In Wien war die Krankheit so verheerend, dass sie den Beinamen Morbus Vienensis bekam. Zeitweise gingen 1/4 aller Todesfälle in der Donaumetropole auf die Rechnung der Tuberkulose, von der man freilich zunächst noch nicht wusste, wie sie sich verbreitete. Plötzlich war nun also klar, Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit. Sie wird zu einer Hygienekrankheit umgedeutet, zu einer Krankheit teilweise selbstverschuldet der Arbeiter, dass sie durch ihr unbürgerliches, unnatürliches Verhalten, ihre mangelnde Sauberkeit, also quasi durch ihre eigene Schuld auch hervorgerufen haben. Entsprechend der Therapie für die Oberschicht wurden bald auch für die Arbeitersanatorien eingerichtet. Die Entrücktheit dieser Einrichtungen war allerdings nicht in hehren alpinen Höhen verortet und sollte weniger die Ruhe zum Atmen und das Philosophieren fördern, als eher die ansteckenden Proletarier, die überall hinspucken, von der gesunden Bevölkerung fernhalten. Diese Kliniken waren oft sehr abgelegen, oft eingezäunt, damit die Arbeiter nicht unerlaubt das Gelände verlassen konnten. Sie mussten in großen Schlafsälen waren sie untergebracht. Sie durften nicht rauchen, nicht trinken, nicht ins Gasthaus. Ein großes Problem war die Langeweile. Es konnten allenfalls Brettspiele oder sehr leichte Literatur ausgeliehen werden. Man wollte ja nicht, dass der Arbeiter sich politisiert. Gleichzeitig mit der Entzauberung der sauberen Krankheit ohne Gerüche, wie sie der französische Philosoph Roland Barthes im Gegensatz zu Pest, Lepra oder Syphilis beschreibt, entstand eine Bewegung, die das absolute Gegenteil der schwindsüchtigen Femme Fatale propagierte. Musen der städtischen Künstlerklientelen wie Mimi aus La Bohème galten nun als degeneriert. Das geht mit der Jahrhundertwende los. Das ist eine sehr vielfältige, auch widersprüchliche Bewegung, die als Lebensreform, Bewegung oder oft Bewegungen zusammengefasst wird, weil sie sehr unterschiedliche Ziele hat. Aber oft verbindet sie so dieses Unbehagen an den Städten, an der Wahrnehmung von Krankheit, an der Technisierung der Gesellschaft. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist eben sozusagen die Rückkehr zu einem natürlicheren Leben, zu Luft, Sonne, eine freiheitlichere Körperkultur. Und im Zuge dieser Bewegung verändert sich halt auch das, was als schöner Körper propagiert wird. Es war halt nicht mehr der mager, schmächtige, sondern propagiert wurde jetzt ein gesunder, durchtrainierter, an der frischen Luft gebräunter Körper. Und das war dann auch der Abschied von den hüstelnden Mädchen. Aber nicht von der Tuberkulose. Auch im 20. Jahrhundert beschrieben noch viele Literaten und Künstler das Leben mit der Krankheit. Nun allerdings hauptsächlich aus eigener Erfahrung. Der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard, der im Jahr 1989 letztlich an den Folgen der Tuberkulose starb, verarbeitete sein Leiden in den meisten seiner Werke, vor allem in den autobiografischen wie »Die Kälte« oder »Der Atem«. Musiker wie der Country-Sänger Jimmy Rogers besangen ihre Erkrankung. Der Dichter Klabund, der 1928 in Davos der Krankheit erlag, beschrieb in mehreren Gedichten seinen Sanatoriumsaufenthalt. Doch ist der Tuberkulose heute, zumindest in Europa, der große Schrecken genommen. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann der Siegeszug der Antibiotikatherapie gegen das Bakterium. Professor Johannes Bogner vom Poliklinikum München Innenstadt. Also die Standardbehandlung einer Tuberkulose geht insgesamt 6 Monate lang. Wir nennen die Medikamente, mit denen die Tuberkulose behandelt wird, Tuberkulostatika, also Mittel aus dem Bereich der Antibiotika, aber es sind eben nicht normale Antibiotika, sondern sind welche, die speziell gegen Mycobacterium Tuberkulosis wirken. Ist eine Erkrankung, die sehr gut behandelbar ist. Also die Sterblichkeit ist sehr gering und beschränkt sich auf Fälle, die ganz kompliziert sind oder wo es zusätzliche Erkrankungen gibt oder wo die Therapie gar nicht greift, weil es ein resistenter Erreger ist. Doch auch nach einer erfolgreichen Antibiotikatherapie verbleibt der Erreger im Körper und kann somit auch wieder ausbrechen. Eine regelmäßige Beobachtung des Patienten ist also vonnöten. Und auch die Therapie selbst bedarf sachgemäßer Betreuung. Das klingt erstmal alles ganz einfach. 4 verschiedene Pillen und die werden eingenommen und wirken dann. Ganz einfach ist es nicht immer und deshalb ist es gut, wenn ein Infektionsexperte die Regie übernimmt und den Patienten zunächst mal wöchentlich, 2-wöchentlich wieder sieht. Nicht jeder verträgt alle diese 4 Pillen. Da steckt also der Teufel im Detail. Bei dem einen kommt es zur Leberwertanstieg, bei dem anderen zu Gelenkbeschwerden, bei dem nächsten zur Erhöhung der Harnsäure. Das heißt, das sind immer wieder Kontrollen erforderlich. Wie gefährlich die Tuberkulose heute noch ist, liegt auch an der ärztlichen Versorgung und dem Gesundheitssystem. Erschreckend deutlich zeigt dies ein Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Als in New York das öffentliche Gesundheitswesen Ende der 70er Jahre abgeschafft wurde, kam es in den Folgejahren zu einem Anstieg der Tuberkuloseerkrankungen. Die Tuberkulose gehört immer noch zu den 10 wichtigsten Todesursachen, Krankheitsursachen und sie ist immer noch die Infektionskrankheit mit den meisten Todesopfern. Aber sie ist immer noch eine soziale Krankheit. Lungenschwindsucht. Markus Mähner über die Geschichte der TBC. Einer Erkrankung, die nicht nur zur Medizin, sondern auch zur Kultur- und Sozialgeschichte gehört. Es sprachen Andreas Neumann und Katja Schild. Ton und Technik Regine Elbers. Regie Martin Trauner. Redaktion Thomas Morawetz. Eine Sendung von Radio Wissen.